Tja, ein toller Schütze. Und überhaupt ein toller Kerl. Muss auch für alle ehrlichen Leute eine große Beruhigung gewesen sein, zu wissen, dass endlich etwas gegen diese Pfahlmänner unternommen wurde. Das war es auch, Mr. Rebel. Und die Stakemen hielten sich enger zusammen. Sie wagten sich nur noch in größeren Trupps in die Wüste. Aber auch das bot ihnen keine Sicherheit. Sie lagerten zu 20 oder mehr Personen beieinander. Da fiel ein Schuss, noch einer. Und zwei von ihnen waren durch die Stirn getroffen. Entsetzt hörten sie nur noch den Hufschlag eines davongaloppierenden Pferdes. Donnerwetter, ein Teufelskerl. Um diese Zeit etwa lernten wir Bloody Fox kennen. Sicherlich bei einer ganz besonderen Gelegenheit, Mr. Shatterhand. Seid ihr ebenfalls schon von der allgemeinen Bewunderung für Bloody Fox angesteckt, Old Joel? Ja, das gebe ich zu, Sir. Kein Wunder, meine ich, oder? Erzählt weiter, Mr. Shatterhand. Es gibt nicht mehr viel zu erzählen. Winnetou und ich erfuhren von dem bevorstehenden Überfall einer Bande Pfahlmänner auf einen Zug Auswanderer. Auch Bloody Fox war unterwegs, um den Leuten zu helfen und seine rechenden Kugeln in die Stirne der Geier zu schicken. Die Auswanderer hatten mit ihren Wagen ein Viereck gebildet und waren heilfroh, als wir mit einer Anzahl von Comanchen, die damals noch friedlich waren, zu ihrer Hilfe erschienen. Bei dieser Gelegenheit trafen wir also auf Bloody Fox, der sofort unser Herz gewann. Der Angriff der Stakemen wurde zerschlagen. Kein einziger entkam seiner Strafe. Und im Anführer der Bande erkannte Bloody Fox mit Bestimmtheit den Mann wieder, der ihm damals die fürchterliche Kopfwunde beigebracht hatte. Der Kerl war unter dem Namen Stealing Fox weit und breit als Verbrecher bekannt. Er hatte sich damals der Karawane als Führer durch die Wüste angeboten und die Leute an die Pfahlmänner verraten, die ihn daraufhin zu ihrem Bandenchef machten. Tja, dann war es ja auch kein Wunder, dass der Knabe in seinen Fieberfantasien so oft den Namen Fox ausgesprochen hatte. Stimmt, Mr. Shorehand. Verwunderlich war dann allerdings die Entdeckung, dass unser Neger Bob der Sohn der alten Sanna war. Ja. Auf diese Weise wurde also das Geheimnis um Bloody Fox gelüftet. Ja. Wir bedauerten das für ihn sehr, aber er schickte sich in das Unvermeidliche. Jetzt zum Donner, Sir. Auf die Art erfuhren doch aber auch die Comanchen, die mit euch und Winnetou gekommen waren, von der versteckten grünen Insel in der Wüste. Ist klar. Leider, Old Rebel. Sie mussten zwar versprechen, nicht davon zu reden, aber schließlich war der Ort nicht ohne Wert für sie. Und jetzt sind sie also auf dem Kriegspfad und werden die Oase überfallen. Es gibt bei dieser Sachlage aber auch ein Gutes. Hallo? Was sollte das sein, Sir? Die Geierplage hat fast gänzlich aufgehört. Der Tod von 35 dieser Pfahlmänner hat auf den Rest abschreckend gewirkt. Sicher bekam nun Bloody Fox dauernd Besuch, was? Nein. Wir hatten jeden Mitwisser um Verschwiegenheit ersucht. Und es ist nie jemand auf den Gedanken gekommen, den Rächer zu verraten oder ihn unaufgefordert in der Oase aufzusuchen. Nur Winnetou und ich waren mehrmals dort. Ich bin sehr gespannt darauf, den seltsamen Mann mitten im Llano Estacado persönlich kennenzulernen. Er wird euch gefallen. Und ihr ihm.